Eigentlich würde es ihm ja völlig ausreichen, nur 2 Stunden pro Tag am aktiven Leben teilzunehmen, hat Luis Buñuel einmal gesagt. Den Rest würde er gerne im Traum verbringen. Träume und Albträume, beides Elemente der surrealistischen Kunst, haben Buñuel immer fasziniert. Seinen ersten Film, Ein andalusischer Hund, hat er gemeinsam mit Salvador Dalí entworfen. 1929 wurde er in Paris uraufgeführt und war auch gleich ein Erfolg. Sein zweiter Film, Das goldene Zeitalter, geriet nochmal einen Zacken aggressiver und zum Skandal. Er sollte ein Frontalangriff auf die bürgerlichen Werte der Zeit sein, und so verstand man ihn auch sofort. Das Pariser Publikum randalierte, die Polizei beschlagnahmte die Kopien, das Werk verschwand für Jahrzehnte aus der Öffentlichkeit. Der Kampf gegen ein erstarrtes Bürgertum war eines der großen Themen Buñuels, zum Beispiel in Filmen wie Der Würgeengel oder Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Vor 25 Jahren ist Luis Buñuel gestorben und die Berlinale widmet ihm in diesem Jahr eine Retrospektive. Das Werk von Luis Buñuel, das soll nun unser Thema sein. Der Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf ist im Studio. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Jetzt auf der Berlinale in der Retrospektive wird eine umfassende Werkschau Buñuels gezeigt. Offenbar, wie es hieß, in hervorragend restaurierten Kopien. Auf welchen Film freuen Sie sich am meisten? Ist immer schwierig, weil Buñuel ja so viele verschiedene Phasen noch hat. Also mir persönlich gefällt sehr gut der El Ángel Exterminador, der Würgeengel, der eigentlich ja eine ganz universelle Geschichte sein kann. Eine Partygesellschaft kommt nicht mehr raus und sie fragen sich, was ist denn nun? Jeder sagt, so, ich muss jetzt gehen, und im letzten Moment fällt ihm ein, dass er doch noch irgendwas zu tun hat. Also sie bleiben wirklich wochenlang dann in diesem Saal drin. Das ist einerseits ein sehr, sehr mexikanischer Film, andererseits auch eine ganz universelle Geschichte, natürlich auch mit einem ganz bestimmten Surrealismus dabei. Buñuel hat ja zahlreiche Filme gedreht, die zum Skandal geworden sind. Das goldene Zeitalter gehört dazu, habe ich schon genannt. Los Olivados, die Vergessenen, den er in Mexiko gedreht hat. Und auch Viridiana. Woran lag das? War Buñuel so aggressiv? Wollte er verstören? Oder war es möglicherweise auch einfach zu früh für seine Filme? Buñuel hätte wahrscheinlich immer gesagt, nein, es ist alles zufällig gekommen und er weiß nicht, woher es kommt. Also nehmen wir jetzt Viridiana mal als Fall. Das war seine Rückkehr nach Spanien unter Franco. Er hatte schon Schwierigkeiten, das Drehbuch, also die Produktionsfirma hatte Schwierigkeiten, das Drehbuch durchzubekommen. Es wurde dann korrigiert, zensiert und dann kam dieser Film, diese Dreharbeiten zustande. Im letzten Moment fiel ihm ein, diese Bettler, die in Abwesenheit der Herren eine Orgie feiern, ein Essen, so zu gruppieren, dass es aussah wie Leonardo da Vincis Abendmahl, was im katholischen Spanien als mehr oder weniger gute Kopie in fast allen Familien hing. Und das wurde dann zum Skandal, aber erst nachdem der Film in Cannes gelaufen war und auch die Goldene Palme bekommen hatte, verbot die spanische Regierung den Film. Und so ist es eigentlich immer bei Buñuel. Man weiß nicht, ob er die Sachen wirklich provoziert hat. Ich glaube, dann wären die Filme nicht so gut geworden. Was würden Sie denn sagen, sind die Grundelemente seines Films? Was macht so seine Kunst aus? Ich glaube, es ist ein ganz bestimmter Umgang mit der Zeit. Es hat genau das, was Sie am Anfang sagten, dieses, man lebt in der Realität und auch in der Traumwelt, ohne dass er jetzt irgendwelche Traumkulissen inszenieren würde, was weiß ich, wie Dalí das vielleicht gemacht hätte. Aber er hat einen ganz eigenen, aus dem Alltäglichen wird plötzlich was Seltsames. Er hat die Träume ernst genommen, so wie die Wirklichkeit, kann man das sagen? Ich glaube eher, er verwandelt die Wirklichkeit, er zeigt das, was hinter der Wirklichkeit liegt, auf. Das zum einen, aber er wollte eigentlich nicht unbedingt irgendwas erklären. Ne? Hat er zum Beispiel immer über den andalusischen Hund gesagt, ja, sucht euch die Symbole, aber ich wollte eigentlich nicht, dass man irgendwie was Konkretes draus lesen kann. Ja, und das ist in allen seinen Filmen. Das ist jetzt nachher die Anekdote in seinem Spätwerk, ist auch, es läuft irgendwann ein Bär durch die Wohnung und man fragt sich, ja, wieso läuft denn hier ein Bär durch die Wohnung? Und sein Sohn konnte auch nur sagen, ja, wahrscheinlich mag mein Vater Bären. Also es gibt Bär war gerade da. Genau, es gibt keine direkte. Und das macht ja auch die Stärke der Filme aus. Es gibt keine direkte Interpretation oder keine direkte Nachricht, Botschaft, wie man sagen könnte. Gilt das eigentlich für alle Filme? Vielleicht eine gewisse Ausnahme ist Los Olvidados, der nur von Straßenkindern, von einer Jugendbande in Mexiko handelt und der ja eigentlich auch neben Las Hurdes ist ja eigentlich ein Dokumentarfilm. Und das sind wohl die beiden Filme, diese beiden Dokumentarfilme, Las Hurdes und Los Olvidados, hat natürlich Spielelemente auch, aber es ist trotzdem sehr sozialer Realismus, den er sonst der Form eigentlich nicht hat. Er greift ja auch sehr stark immer das Bürgertum an, die Bourgeoisie, auch die Kirche. Und ich glaube, es sind eher seine Filme, richten sich auch in ganz großer Weise, karikieren einen ganz bestimmten Lebensstil. Er hat einen schönen Satz gesagt, die Welt wird immer absurder, nur ich bin weiter Katholik und Atheist, Gott sei Dank. Ja, oder er hat auch gesagt, Dank Gott bin ich Atheist. Das kommt auf dasselbe hinaus. Ja, genau. Und ja. Dank des Katholizismus, ne? Ja. Ich glaube, Bunuel ist auch gar nicht denkbar außerhalb des katholischen Kontextes. Es gibt so viele Anspielungen auf katholische Symbolik, auf katholische Bilder. Wenn man jetzt mal sieht, Viridiana, um nochmal drauf zurückzukommen, es gibt einfach eine Szene, wo eine der Hauptfiguren ein Kruzifix in die Hand nimmt, macht es auf und es ist ein Klappmesser. Das wirkt natürlich erstmal fast blasphemisch. Andererseits ist es ein Geschenkartikel gewesen, der in Spanien damals verkauft wurde und den sie auch irgendwie zufällig beim Drehen gefunden haben und gesagt, gut, das integrieren wir jetzt. Also das heißt, Bunuel hat vielleicht antiklerikale Sachen drin, karikiert die Symbolik der Kirche, aber andererseits kommt es ja immer aus dieser Umgebung heraus, sei es jetzt in Mexiko oder sei es jetzt in Spanien. Mhm. In Deutschland Radio Kultur, wir sprechen mit dem Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf über den spanischen Filmregisseur Luis Bunuel, dem die Berlinale in diesem Jahr ihre Retrospektive widmet. Bunuels Karriere, Hamdorf, die verlief ja keineswegs geradlinig. Wir haben es schon angedeutet, in den Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs, des Zweiten Weltkriegs, da musste er sich richtig schwer durchschlagen. Er hat, glaube ich, zwischen 1933 und 1946 keinen einzigen Film zumindest nicht veröffentlicht. Ne? Ja, es war so, er hatte natürlich diese beiden Skandalfilme gemacht, jetzt Lucien Andalou oder L'Âge d'Or, die aber ja auch keine kommerziellen Filme in dieser Form waren. Und hat er nachher angefangen, wirklich als Filmproduzent, als Producer in Madrid zu arbeiten. Hatte dann zwischendrin auch den Skandal mit seinem Dokumentarfilm Las Hurdes, der auch verboten wurde. Und hat im Spanischen Bürgerkrieg dann allerdings auch, ohne das jetzt namentlich zu zeichnen, in der Botschaft in Paris Propagandafilme für die Spanische Republik zusammengeschnitten. Kam über diese Arbeit nach New York, wo er dann Nazi-Filme umschneiden sollte, also quasi das Propagandamaterial umdrehen. Und dann kam es zu dieser Geschichte, dass Dalí ihn denunziert hat. Er schrieb in irgendeinem Buch, er sei Atheist und Kommunist. Und das war damals natürlich auch beim Museum of Modern Art. Er wurde gekündigt, zum Bedauern auch seiner Kollegen sicher, und ging dann nach Mexiko. Und fängt da wieder an, in der Filmindustrie zu arbeiten und kommt natürlich auch mit Filmen. Das sind jetzt keine Autorenfilme, wie wir das heute verstehen müssen, sehr starke Genrefilme, aber denen er eben doch seinen eigenen Stil gibt. Das war eine unglaublich produktive Zeit ab den 50er Jahren. Ich habe das in der Werkschau gesehen. Kein Jahr, also mindestens zwei Filme in einem Jahr, wenn nicht drei. Ich glaube, erst ab 1960 wurde es wieder ein bisschen ruhiger. Ja, und dann fing er ja auch an, er wurde ja über seine mexikanische Zeit auch fast noch bekannter als über die Filme, die er vorher gemacht hat. Und danach ist er nach Spanien zurückgegangen zu diesem Viridiana-Dreh. Und das war eine Geschichte, die hat er sehr viel. Und da sehen wir auf einmal, dass der Bunuel, der vorher sehr viele mexikanische Elemente in seinen Filmen hatte, sich auch zwar angepasst an das Mexikanische, natürlich trotzdem seinen eigenen Stil bewahrt hat, dreht plötzlich in Spanien mit Viridiana einen Film, der ganz, ganz, ganz stark auf auch spanische Traditionen aufgreift, der Kunstgeschichte, der Filmgeschichte und eben, plötzlich auch imstande ist, in einem anderen Kontext einen völlig spanischen Film zu machen. Und aus dieser Ära stammen dann auch Filme wie Der Würgeengel und Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Was würden Sie sagen, Herr Hamdorf, bleibt von diesem umfassenden Werk Bunuels übrig? Also warum sollte man sich die Filme heute noch anschauen, außer vielleicht mit einem historischen Blick? Also ich finde Bunuels Filme sehr modern, als ich sie jetzt wiedergesehen habe. Das ging mir so, das ist so ähnlich wie mit Fassbinder-Filmen. Man hat sie eine Zeit lang dann gesehen, dann konnte man sie nicht mehr sehen und jetzt auf einmal heute, vielleicht auch gerade im Gegenzug zu einem Mainstream der Geschichten, eigentlich doch immer sehr süßlich und immer wieder gleich erzählt, ist seine Art mit Zeit und mit Figuren umzugehen teilweise völlig überraschend. Gibt es eigentlich sowas wie einen natürlichen Nachfolger Bunuels im Regiefach? Also ich glaube nicht, dass es jetzt jemand gibt, der ihn quasi imitiert hat, sondern es gibt in Mexiko natürlich, wenn man Arturo Ripstein sieht, der hat ja mit ihm als Regieassistent gearbeitet, in Spanien auf jeden Fall ist eine ganze Generation von ihm sehr stark geprägt worden, also Carlos Saura und das Nuevo Cine Español in den 60er Jahren, ohne dass man jetzt sagen kann, Carlos Saura ist Bunuelesque. Aber es gibt eine bestimmte Art an Film heranzugehen, die diese Generation sehr geprägt hat. Und ich glaube, dass er schon auch den europäischen Autorenfilm geprägt hat. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, vielleicht würde jemand wie David Lynch ein wenig in diese Kategorie weiterentwickelt fallen. Ja, wie gesagt, es ist schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, Lynch würde ich jetzt nicht als Nachfolger von Bunuel bezeichnen. Er hat vielleicht Teile von ihm, auch was den Rhythmus und auch was dieses plötzliche Verharren in der Realität und plötzlich man sieht dieses Doppelbödige der Realität. In der Form ähnelt er ihm, aber sonst stilistisch sind die natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Welchen Film von Bunuel würden Sie denn einem Bunuel-Einsteiger empfehlen? Ich würde für ganz junge Leute den andalusischen Hund empfehlen, weil es auch ein sehr jugendlicher Film ist. Es ist natürlich, man muss sich vorstellen, die Dalí und Buñuel kommen aus einer Generation, die 28er-Generation in Spanien, Dalí, die auch mit allem brechen wollten. Dazu gehört auch Lorca und die auch so einen ganz jugendlichen Überschwang diesen Film gemacht haben. Und ich würde persönlich für vielleicht für Reifere das obskure Objekt der Begierde seinen letzten Film empfehlen. Danke Ihnen. Der Filmkritiker Wolfgang Martin Hammendorf über den spanischen Regisseur Luis Buñuel, der vor 25 Jahren gestorben ist und der in diesem Jahr auf der Berlinale mit einer Retrospektive geehrt wird.